Warum heißt Jesus Christus der eingeborene Sohn Gottes, des Vaters, obwohl auch wir Kinder Gottes sind? Diese Frage stellen, ja, sind auch Kinder Gottes. Jesus Christus heißt der eingeborene Sohn Gottes, Unigenitus, Gottes des Vaters, weil er allein seiner Natur nach Gottes Sohn ist. Wir aber sind seine Kinder durch Erschaffung und durch die Annahme an Kindesstatt. Ja. Jesus Christus ist der natürliche Sohn Gottes von aller Ewigkeit her, seiner Natur her, göttlichen Natur her. Als Mensch hat er auch angefangen, wir dann gleich sehen werden. Nächsten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Also wir sind in einer ganz anderen Weise Kinder Gottes, nämlich indem er uns erschaffen hat. Insofern ist er unser Vater, unsere Seele ist ja von Gott erschaffen. Von wem soll sie sonst kommen? Und dann die geistige, übernatürliche Weise, die Annahme an Kindesstatt, ja, die Erhebung, den Gnadenstand, die Adoption, Annahme an Kindesstatt, dass Gott uns als Kinder annimmt. Und insofern stehen wir dann auf derselben Stufe, ganz ähnlich Jesus Christus, aber nicht der Natur nach. Das geht natürlich nicht. Können wir nicht im gleichen Sinne Kinder Gottes werden. Das geht natürlich nicht.